schon 1920 in Berlin. Die Kunst ist tot, so riefen sie aus. Sie suchten einen neuen, es muss Dada kommen heraus. Hey! Dada, Dada in Berlin, Dada in Berlin, Dada in Berlin. Dada war Protest gegen jede Konvention, in Kunst und Politik, in jeglicher Region. Denn alles, was er starte, das war bekämpft wert. Der Bürger voll behagt, die Stadt, er wurde aufgestürzt. Hey! Dada, Dada in Berlin, Dada in Berlin, Dada in Berlin. Wie es aber war, so konnte es nicht bleiben. Sie wollten die Gesellschaft zersetzen, Körner treiben. Dada war politisch, war revolutionär. Doch nach ein, zwei Jahren gab's davon nicht mehr. Hey! Dada, Dada in Berlin, Dada in Berlin, Dada in Berlin. Hände weg von der heiligen Kunst, schrien alle Gegner des Dadaismus. Hände weg von der heiligen Kunst. In der Weimarer Zeit brach er schon nach.